Die Sündenböcke sind das Vehikel, das die beginnende Diktatur braucht und benutzt, um sich zu verfestigen. So war es 1933, so wird es auch dieses Mal versucht werden. Dann müssen wir den Menschen sagen, welche Politik schuld ist an ihrem Elend. Es sind die sozialistische Politik und der Wahn, eine nicht existierende Pandemie unter Kontrolle bringen zu wollen. Die Corona-Politik scheint der eine Tropfen zu sein, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen bringt. Immer mehr Menschen begreifen das, doch vom Begreifen zum Handeln ist es ein weiter Weg. Der Grund ist einfach. Mit nichts sind Menschen leichter zu manipulieren und einzuschüchtern als mit Angst. Die Angst ist der Treiber des Wunsches nach Sicherheit, die Politiker versprechen, die sie aber nicht liefern. Den Preis für die nur vermeintliche Sicherheit stellen sie aber in Rechnung. Unsere Freiheit. Bereits Benjamin Franklin, großer amerikanischer Staatsmann, Staatsphilosoph und Vordenker der Freiheit und der demokratischen Ordnung, stellte lakonisch fest: Diejenigen, die bereit sind, wesentliche Freiheiten aufzugeben, um zeitweilig Sicherheit zu erlangen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit. Der Deal Freiheit gegen Sicherheit ist ein faustischer Pakt. Er kennt einen Betrüger und einen Betrogenen, jedoch gilt im privaten wie im öffentlichen Leben, es braucht immer zwei, damit einer den anderen um die Fichte führen kann. Im Augenblick sieht es nicht nur so aus, als würde die Mehrheit der Deutschen zum dritten Mal in nur 100 Jahren auf eine verlogene Staatspropaganda hereinfallen. Nein, sie tut es mit Lust und Wonne. Wie anders kann man sich die Welle der Denunziation erklären, die über dieses Land schwappt? Die Leichtigkeit, mit der die politische Klasse die Masse des Volkes erfolgreich belogen und manipuliert hat, verführt sie allerdings nunmehr auch zum Leichtsinn. Die Inkonsistenzen, inneren Widersprüche und logischen Brüche ihrer Argumente und Behauptungen werden immer unübersehbarer. Wer sie immer noch nicht sieht, würde als Schütze einen Elefanten verfehlen, auf dem er sitzt. Der Erfolg der Medienmanipulation hat die Mächtigen hochmütig gemacht und sie werden immer öfter dabei ertappt. Die Frau Bundeskanzler erklärt den Leuten, dass ihre perfekte Drei-Klimataft-Frisur von einer Assistentin gerichtet wird, denn die Friseure haben ja alle geschlossen auf ihr Betreiben. Merke, wenn man den Friseur in Assistenten umtauft, stoppt das Virus fast so gut wie eine FFP10-Maske. Das darf aber nur Frau Kanzler von Virusgnaden. Sie dürfen das nicht. Sie bekommen dafür ein 1.500-Euro-Ticket. Im Söderland auch mal gerne 5.000 Euro. Bei einem Treffen der CDU packt die von Bild sogenannte Partei der Corona-Verbote 100 Mitglieder ohne Maske und Abstand in einen Raum. Und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nimmt am Tag, bevor er selbst im Oktober ein positives Testergebnis erhalten hat, an einem Abendessen mit mehreren Personen teil. Wollen die uns verarschen? Ja, das wollen die. Während die Corona-Polizei Kindergeburtstage aushebt, als wären es konspirative Mafia-Treffen, und die Polizei 17-Jährige in lebensgefährlicher Manier mit dem Auto durch Parks verfolgt und fast überfährt, weil sie es gewagt haben, sich ohne Maske im Freien zu treffen, feiert das politische Berlin hinter verschlossener Türe ganz normal weiter. Das sind Bilder eines aus den Angeln gehobenen Rechtsstaats. Die Menschen bemerken das und reiben sich verwundert die Augen. Noch ist die Angst vor Sanktionen größer als die Wut und die Frustration über die da oben. Aber mit jeder Pleite, mit jeder ruinierten Existenz, mit jedem zerstörten Leben, mit jeder Trennung von Familien und mit jedem Fauxpas der sichtbar werdenden Verlogenheit, mit jedem Handyvideo, das die Willkür des Staates dokumentiert, wird die Wut größer und die Angst vor Strafe kleiner.